riesen große Gemeinheit, aus allem machen die Geld. Und steckst du erst in der Tinte, ist gleich das Urteil gefällt. Das ist eine riesen Gemeinheit und hängst du erst einmal drin, dann kommen sie wie die Geier, sie ziehen aus allem Gewinn. Sitzt du in der Scheiße, auf irgendeine Weise ist immer ihr Süppchen am Kochen. Bist du am Verrecken, sind sie schon am Checken, völkern zum Höchstpreis die Knochen. Die Geier, die Geier. Spiel auf ihrer Leier, ein Lied für Herrn Meier, für Müller haben sie einen Knüller. Sie schmeicheln und schmücken, planieren und bücken, sie nagen uns lang schon am Kragen. Wo kommen all die Geier her? Wir brauchen eine Geierwehr, wenn wir die Geier jagen, tun sie uns nicht mehr plagen. Die Geier, die steckst du es in der Tinte, ist gleich das Urteil gefällt. Das ist eine Riesengemeinheit und hängst dir erst einmal drin. Dann kommen sie wie die Geier, sie ziehen aus allem Gewinn. Sitzt du in der Scheiße, auf irgendeiner Weise ist immer ihr Süppchen am Kochen. Bist du am Verrecken, sind sie schon am Checken, völkern zum Höchstpreis die Knochen. Die Geier, die Geier. Spiel auf ihrer Leier, ein Lied für haben sie einen Knüller. Sie schmeicheln und schmücken, planieren und bücken, sie nagen uns lang schon am Kragen. Wo kommen all die Geier her? Wir brauchen eine Geierwehr, wenn wir die Geier jagen, können sie uns nicht mehr plagen. Die Geier.